Und bei uns geht es heute um Praxiswidersprüche von Bildung, Erziehung und Emanzipation. Bevor es hier losgeht, möchte ich noch allen, die hier bei der Ferienuni tatkräftig geholfen haben, danken. Und zwar besonders den Leuten aus der Vorbereitungsgruppe, denen, die für uns die Website gestaltet haben, für die Tagesorganisation, für die inhaltliche Gestaltung, für die Finanzen, natürlich auch allen Referierenden und Teilnehmern und allen freiwilligen Helfern, ohne deren tatkräftige Unterstützung ja manches wie Essen und so weiter und so fort gar nicht funktioniert hätte. Also vielen Dank. Ja, und wir haben auch für alle Helfer und vor allem auch die bei der Orga-Gruppe oder die auch bei dem Essen kochen geholfen haben, heute um 16.30 Uhr einen kleinen Sektempfang geplant, also nach der Workshop-Phase vorne am Infotresen. Da würden wir uns freuen, wenn wir da alle nochmal zusammenkommen könnten. Ja, und zwar, wir werden jetzt hier erstmal ein paar Beiträge hören von unseren Referenten. Ich bin Felicitas und werde moderieren. Neben mir sitzt Jannik, der auch Moderation macht. Und ich gebe jetzt erstmal das Mikro weiter an Jannik. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Auch den Referierenden, die auch zu der frühen Zeit schon hierher gefunden haben. Wir haben uns überlegt, dass wir, um euch so ein bisschen das Anliegen des Tages nahe zu bringen, so ein paar einleitende Worte auch inhaltlich verlieren wollten, die so ein bisschen den Stand oder Argumente aus unseren Diskussionen der Vorbereitungsgruppe darstellen sollen. Da werden ein paar Punkte angerissen, wo auch unsere Referierenden sozusagen eingeladen sind, sich zu äußern, aber das können sie machen, das müssen sie natürlich nicht, aber wir wollten so ein bisschen euch unseren Stand umreißen oder mitgeben und einfach zu zeigen, wir sind weit davon entfernt, fertige Thesen oder Texte zu produzieren, aber da passiert trotzdem einiges. Und wenn euch das interessiert, sind die Leute aus der Vorbereitungsgruppe auch nach dem Podium oder im weiteren Verlauf des Tages immer wieder bereit, darüber zu sprechen. Es gibt facettenreiche Auseinandersetzungen der kritischen Psychologie mit Fragen, die sich im Kontext von Bildung, Erziehung und Pädagogik stellen, insbesondere in den Arbeiten von Gisela Ullmann, auch von Moritz Markert und vor allen Dingen in Holzkamps Lernbuch. Die Funktion von Erziehung und Bildung bei der Reproduktion von Gesellschaft und ihrer Herrschaftsverhältnisse wird darin kritisch rekonstruiert, und die emanzipatorische Perspektive der Überwindung fremdbestimmter Lern- und anderer Verhältnisse, damit selbstbestimmtes Lernen denkbar und möglich gemacht. Die Kritik und Weiterentwicklung von Lerntheorie spielt darin eine herausragende Rolle. In der kritischen Psychologie werden die Probleme, sich in widersprüchlichen Lern- und Bildungskontexten zu bewegen, aus einer, wie das schon öfter gefallen ist, subjektwissenschaftlichen Perspektive erfasst und bearbeitet. Die Frage, inwieweit darin fremdgesetzte Erziehungs- und Bildungsziele problematisch sind oder überhaupt problematisiert werden oder in guter Absicht zu verstärkter Unterwerfung und Fremdbestimmung führen, ist darin zentral. Die kritische Psychologie stellt relevante Kategorien und Reflexionen zur Verfügung, sich diesem Problem zu nähern und die es ermöglichen, sich alltägliche Probleme, ihre politische, theoretische wie praktische Dimension so anzueignen, dass in ihnen die gesellschaftlichen Widersprüche nicht einfach als die Probleme von Einzelnen, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres Bildungsstandes artikuliert werden. Das bedeutet allerdings in einem weiteren Schritt auch, diskursive ideologische Kämpfe um Sichtweisen, Weltauffassungen und Deutungen zu führen. Und damit die Frage, was eigentlich die gesellschaftlichen Ursachen für das jeweilige Problem sind, auszutragen und alternative Sichtweisen und Denkformen zu verbreiten, als Teil einer hegemonialen Strategie der Wahrheit, als Perspektive politischer Transformationsprojekte. In unserem Blog soll es vor allen Dingen darum gehen, Denkweisen, Praxen und Dynamiken zu verstehen, die es Leuten schwer machen, eine emanzipatorische Perspektive zu verwirklichen. Die Kontexte sind oft verschiedene. Das spiegelt sich auch in den wahrscheinlich in den Beiträgen der eingeladenen Person wieder. Die Fragen allerdings sind oft ähnlich. Wie lassen sich Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen in den unterschiedlichen Kontexten und Zugängen ausmachen? In welchen Feldern handeln Menschen mit welchen Vorstellungen und Praxistheorien? Wie werden oft unter der Hand und oft ungewollt herrschaftsförmige Strukturen reproduziert, obwohl es explizit um eine herrschaftsfreie Perspektive geht? Welche Rolle spielen Erziehungsratgeber, mediale Stereotype von Schulschwänzern und Intensivtätern oder der Hype um das lebenslange Lernen? Diese und eine Menge anderer Fragen werden wir auf dem Podium und in den anschließenden Workshops stellen und versuchen, aus kritisch-psychologischer, aber auch aus anderen Perspektiven zu beantworten. Ja, also aus dieser Perspektive haben wir uns ein paar sozusagen Leitfragen gestellt, über die wir hier gemeinsam nachdenken wollen. Also sowohl in den Beiträgen der Referenten, auch für euch, und auch in den Workshops. Wobei es natürlich immer offen ist, welche Fragen explizit aufgegriffen werden und wo sozusagen unser Gedankengang dann ansetzt. Die Leitfrage der Podiumsveranstaltung ist, auf welche Praxiswidersprüche die Referenten und Referentinnen in ihrer Arbeit oder in ihren Feldern stoßen, welche Praxistheorien und Denkformen darin relevant werden und wie sie mit den Widersprüchen zwischen fremden Anforderungen und eigenen Interessen und gemeinsamen Perspektiven umgehen, die ja in jedem Praxisfeld immer vermischt sozusagen auftreten und wo es gilt, die herauszuanalysieren, sich darüber Gedanken zu machen. In der kritischen Psychologie sind die Probleme der Praktiker, sich in unterschiedlichen, widersprüchlichen Arbeitsbereichen zu bewegen, ein wichtiges Thema der Analyse. Uns interessiert vor allem, auf welche Praxiswidersprüche Praktikerinnen konkret bei der Arbeit und in ihren Feldern stoßen, das heißt im Umgang mit Widersprüchen zwischen eigenem emanzipatorischen Anspruch, fremden Interessen, Zielen und Anforderungen, zum Beispiel von Auftraggebern, Institutionen und vor dem Hintergrund des Problems der Anpassungsfunktion. Da ging es ja gestern im Therapietag auch teilweise schon darum, da haben wir ja auch diese Diskussion schon begonnen. Dann, welche institutionellen Bedingungen, Praxistheorien und Denkformen werden hier auch als Handlungsprämissen relevant? Für die Praktiker selber, aber vielleicht auch für ihre Auftraggeber, Kollegen und auch natürlich für die Klienten und Schüler, Jugendliche, je nachdem, mit welchen Menschen man in dem Feld zu tun hat. Wie sind die inhaltlichen und sozialen Bedingungen der Arbeitssituation durch ideologische Formen und Auseinandersetzungen strukturiert und wie beeinflussen sie die alltägliche Arbeit? Welche Möglichkeiten und Grenzen psychologischer und pädagogischer Arbeit im Interesse der Betroffenen gibt es darin? Zum Beispiel das Bestreben oder auch der Auftrag, Probleme des Einzelnen zu verändern, ohne die Lebensumstände zu verändern, und das Scheitern daran. Oder eben auch die Problematik, Ziele für andere setzen zu wollen und deswegen, wie eben schon angedeutet, in emanzipatorischer Absicht vielleicht das Gegenteil zu bewirken. Deswegen möchte ich jetzt auf dem Podium euch vorstellen, der Reihenfolge der Beiträge nach, Gisela Ullmann. Die wird zu Konjunkturen von Erziehungsdiskursen in Bezug zu sich verändernden Anforderungen der gesellschaftlichen Erziehungsnotwendigkeiten sprechen und zu den Widersprüchen, die ihr in ihrem Alltag, in ihrer Praxis hier im universitären Betrieb begegnen. Als zweites Ines Langemeier, spricht über selbstbestimmtes Lernen und informationstechnologische Produktionsweise. Neben mir sitzt Lorenz Huck, wird was erzählen zu kritisch-psychologischen Perspektiven auf Schulpsychologie und den Widersprüchen institutioneller und administrativ geplanter Organisation von Lernen. Und schließlich Josef Held. Der berichtet über das Projekt mit unter 35-Jährigen im Dienstleistungsbereich und wird bei der Kooperation mit jungen Beschäftigten im Sozialbereich, das wird er in den Mittelpunkt stellen. Genau, und bevor wir das Wort an Gisela übergeben, nur noch mal kurz für euch zum Verständnis. Die einzelnen Podiumsteilnehmerinnen werden ein bisschen mehr Zeit haben, einfach ihre Beiträge zu sagen. Und es wird danach auch erstmal eine Diskussion auf dem Podium geben, also die, zwischen den vier Referentinnen untereinander. Aus dem Grund haben wir sozusagen die Workshops der Referierenden direkt im Anschluss an das Podium und auch in der zweiten Workshop-Phase, um dann nochmal sehr intensiv an dem einzelnen Themenkomplex sprechen zu können. Also um eine Diskussion interessengeleitet an den bestimmten Schwerpunkten entlang zu führen und dann auch wirklich mit 2 Stunden Zeit. Was wir allerdings machen, ist, dass wir nach jedem Beitrag sozusagen, könnt ihr Verständnisfragen stellen oder Nachfragen, sozusagen je nachdem, was da offen ist oder unklar, aber eben keine Diskussionsfragen. Und genau, wenn es sozusagen im Anschluss an diese Podiumsdiskussion noch Zeit ist, dann würden wir die Diskussion auch nochmal in den Raum eröffnen. Ansonsten verlagert sich sozusagen die Diskussion in die Workshops hinein. Und genau, dann würde ich Gisela das Wort übergeben. In die Mitte. Wo Mikro draufsteht. Ist das an? Wenn es rot ist, ist es an. Jetzt ist es an. Ja, also das Erste, was Felicitas angekündigt hat und was auch im Programmheft steht, wird ja Thema für den Workshop heute Nachmittag sein. Deswegen wollte ich darauf jetzt nicht weiter eingehen. Ich habe mir aber überlegt, ich erinnere mal, er kennt vielleicht den Sketch von Loriot, wo er in einer Lesung verspricht, 29 Sonette vorzutragen, das Publikum erschauert. Und es scheitert aber daran, dass er einen Schluck aufkriegt und es gibt dann eine Diskussion, was er gegessen hat und das waren dann Fischstäbchen und Kohlrabi. Ich werde jetzt keine 29 Sonette vortragen, aber 18 Fragen vorstellen. Wenn 5 Minuten um sind, könnt ihr mir sagen, dann höre ich auf. 18 Fragen vorstellen, die ich in meinen Seminaren zur pädagogischen Psychologie mit Studenten diskutiere. Wobei wir uns auch immer ein bisschen danach richten, was gerade die aktuellen Themen sind. Die Fragen stehen unter dem Motto, wo arbeiten Psychologen und werden da mit bestimmten Problemen konfrontiert? Das sind also Beratungsstellen allermeistens, also jedenfalls pädagogisch-psychologisch ausgerichtete Pädagogen. Oder welche Probleme werden aktuell diskutiert und wie kann man welche Position kann man begründet dazu beziehen? Ich fange meistens historisch an und das ist die erste Frage, führt das Aufkommen des pädagogischen Gedankens im späten Mittelalter zu einer Entwicklung, die für Kinder schlechter ist, das ist die Position von Philippe Ariès, oder die besser ist, das ist die Position des Psychohistorikers de Mose. Ich beantworte jetzt keine Frage, aber ihr könnt euch aufschreiben, wenn euch was interessiert, dann können wir es nachher diskutieren. Die zweite Frage, bewirkt Erziehung, was sie soll? Oder hat sie, wie von Braunmühl behauptet, der Antipädagoge, hat sie einen Gegenteileffekt? Dann würde sie ja doch eigentlich auch bewirken, was sie soll, nur eben, dann müsste man es umgekehrt machen. Dass man also Ziele vertreten, die man eigentlich nicht vertritt. Oder hat sie eher Nebenwirkungen? Das wäre meine Position, einfach deswegen, weil Erziehungsziele von Erziehern für Zöglinge gesetzt werden und Zöglinge, weil sie Menschen sind, Subjekte sind, sich zu diesen verhalten können und dann eben einfach nicht das rauskommen kann, was bewirkt ist, sondern irgendwas anderes. Dritte Frage. Sollen Erzieher sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientieren? Oder sollen sie eher den Mut haben, sie Kinder zur Disziplin zu erziehen, um Tyrannen zu vermeiden? Das wäre das Thema für heute Nachmittag, weil die Ratgeber ja da entsprechend divers auseinanderdriften. Fünfte Frage. Sind Mütter, die ihre kleinen Kinder in die Kita geben, also Kindertagesstätte geben, Rabenmütter? Oder sind die, die sie nicht weggeben wollen, Glucken? Sollen diese finanziell belohnt werden oder wäre das nur eine Herdprämie? Um die üblichen Begriffe da aufzugreifen. Sechste Frage. Sollen Kindertagesstätte Aufbewahrungsorte sein oder sollen sie Bildungsinstitutionen sein? Und ist diese Alternative überhaupt sinnvoll? Denn was fangen Mütter mit Kitas an, die sie nur als Bildungsinstitution verstehen und die Kinder nicht so aufbewahren, dass Eltern nebenbei arbeiten können? Siebte Frage. Warum wurde 1961 in der Bundesrepublik Deutschland die Bildungskatastrophe ausgerufen, damals von Picht, und 2000 wieder? Und was wurde aus den vielen Bildungsreformen, die inzwischen stattgefunden haben? Achte Frage. Jetzt nähere ich mich, damit nähere ich mich jetzt der Schule. Führt Lehren zu Lernen? Oder ist dieser Gedanke ein Lehr-Lern-Kurzschluss, wie Holzkamp ihn in seinem Buch Lernen bezeichnet? Neunte Frage. Motivieren Sanktionen, also auch Zensuren, zu größerer Anstrengung oder behindern sie dies eher? Haben Lob und Tadel eine paradoxe Wirkung? Es gibt entsprechende Thesen. Zehntens. Wird Gewalt in die Schule getragen oder produziert die Schule als Gewalttätige selbst Gewalt? Elfte Frage. Soll Schulpflicht im Interesse der Kinder beibehalten werden oder zugunsten von Unterrichtspflicht abgeschafft werden? Sind Schulabsente, das ist der PC-Ausdruck für Schulschwänzer, eigentlich üben die Protest an der Schule aus und gehen deswegen nicht hin? Oder sind sie einfach faul und verwahrlost? Zwölfte Frage. Sollen Kinder ein Recht haben zu arbeiten oder dient Verbot der Kinderarbeit dem Kinderschutz? Ihr wisst vielleicht, dass es eine Bewegung von arbeitenden Kindern in vorwiegend der dritten Welt gibt, die also ihr Recht zur Arbeit erkämpfen wollen, einfach um auch in irgendeine Form von Arbeitsschutz zu bekommen. 13. Frage. Führt die Klassifizierung von Lernproblemen aller Art, also Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS und so weiter, führt die Klassifizierung von Lernproblemen aller Art dazu, dass Kindern, die entsprechend etikettiert werden, besser geholfen wird? Oder werden Kinder dadurch pathologisiert und ausgesondert? An die Aussonderung ist die Frage der Integration zu knüpfen. Ist Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf als schulkritisch zu bewerten oder als affirmativ? Bedeutet Integration eher eine Wiederaufnahme von Schülern, die erstmal ausgesondert werden müssen, also etikettiert werden müssen? Und wäre Inklusion, die ja derzeit propagiert wird, eine Lösung, die eher im Interesse der Schüler und Schülerinnen ist? 15. Frage. Kinderpsychiatrie. Sind das eigentlich Heilstätten oder Erziehungsinstitutionen? Ich habe zahlreiche Praxisberichte gelesen, aus denen hervorgeht, dass da eigentlich eher den Kindern Struktur beigebracht wird. Ne? Also es werden erzogen. Koedukationsdebatte. Ist Koedukation im Interesse der Mädchen oder werden sie bei Koedukation eher benachteiligt? Oder benachteiligt Koedukation sogar Mädchen und Jungen? Die Diskussionen fingen irgendwann mal, ich weiß es das Jahr nicht, an mit den katholischen Mädchen vom Lande, die extrem benachteiligt sind, endeten mit PISA 2000 bei den türkischen Jungen der Großstadt, die benachteiligt sind. Also irgendwie sind sie alle benachteiligt. Jetzt habe ich die Zahl vergessen. 17. Soll man sich pädagogisch orientieren an Problemen, die Kinder und Jugendliche machen oder an denen sie haben? Es liegt nahe, das im zweiten Sinne zu beantworten, dass man sich natürlich an den Problemen orientiert, die Kinder haben. Dann steht man aber vor dem Problem mit der akzeptierenden Jugendarbeit der rechtsradikalen Jugendlichen, die nach dem Motto der akzeptierenden Arbeit mit Drogenabhängigen aufgebaut wurde. Die Frage dann, führt diese zur Umorientierung rechtsorientierter oder eher zur Stärkung ihrer Orientierung? Bedeutet alles andere, das heißt, wenn man sich nicht mit ihnen beschäftigt, wie hier das mobile Team gegen Rechts in Brandenburg rät, bedeutet das Ausgrenzung und sind politische Straftaten überhaupt pädagogische Probleme? Ich glaube, ich habe die 5 Minuten leicht überschritten, bin aber auch fertig. Ja, vielen Dank, Gisela. Du hast die 5 Minuten ein wenig überschritten, das macht aber überhaupt nichts, weil wir sehr viel Zeit haben. Gibt es erstmal Verständnisfragen oder Nachfragen zu Giselas Beitrag? Weitere Nachfragen oder Verständnisfragen zu Giselas Thesen, Fragen? Okay, dann würde ich gerne Ines Langemeier das Wort erteilen und dir viel Spaß mit deinem Beitrag wünschen. Ich muss jetzt wieder ausmachen. Okay, also mein Beitrag ist ein bisschen anders gelagert. Schon eins. Weil ich jetzt nicht darüber spreche, also ich bin auf der Ebene der Hochschule, der akademischen Bildung und Wissenschaft. Dazu möchte ich Praxiswidersprüche nicht in der Form bearbeiten, wie ich sie als Hochschullehrerin oder vielleicht wie direkt als Studierende diese Praxiswidersprüche aufkommen, sondern ich möchte sie einmal von der Perspektive her analysieren, wie die kritische Psychologie eine Kritik an der Hochschulreform und am Bologna-Prozess liefern kann. Das zum einen. Und zum anderen möchte ich darüber hinausgehen, und zwar mit dem Bezug auf die Frage nämlich der Veränderung der Produktionsweise, weil ich glaube, dass wir diese ganze Veränderung der Hochschule nur dann verstehen können, wenn wir auch einen Bezug zu dieser hochtechnologischen Produktionsweise finden. Also zunächst einmal möchte ich damit beginnen, zwei Thesen vorzustellen, die den meines Erachtens kritisch-psychologischen Blick auch ausmachen. Und zwar erstmal auch direkt auf die Frage der Möglichkeit, der Bedingung der Möglichkeit von Bildung bezogen. Und da ist die erste These, dass Bildung sich eben nur als eine Art Selbstbildung realisieren lässt, also als ein aktives sich auseinandersetzen, sich hineinarbeiten und sich aneignen einer Sache. Also keine Lehrperson, kein Lehrprogramm, keine Lehrmethode oder auch kein Curriculum können garantieren, dass Lernen wirklich stattfindet. Das heißt also, dass Bildung auch überhaupt stattfindet. Bildung kann immer nur in Form einer Selbsttätigkeit geschehen. Holzkamp hat das so ausgedrückt: Ich muss Gründe haben dafür, dass ich etwas lerne. Also es muss ein Lebensinteresse vorhanden sein. Und das ist etwas, was also nicht gleichzusetzen ist mit dem, was die Wirtschaftstheorie mit diesem Modell des Homo economicus schon mal gefasst hat, also sozusagen nur ein reines egoistisches Interesse, sondern Lebensinteresse heißt oder bezieht sich darauf, dass Menschen in der Welt sind, also Subjekt sein heißt eigentlich in der Welt sein und das nicht unter frei gewählten Bedingungen, sondern unter vorgefundenen Bedingungen, ja, zu denen man sich dann emotional, motivational ins Verhältnis setzt, je nachdem also welche Handlungsmöglichkeiten man hat, welche Art von Handlungsfähigkeit man darin für sich gewinnen kann. Und in dem Sinne steht also beim Lernen immer auf dem Spiel die Frage, inwiefern man durch Lernen eine Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit erreicht, inwiefern die eigene Lebensqualität verbessert werden kann und Verfügungsmöglichkeiten erfasst werden können. Das heißt also, die erste These ist, Bildung lässt sich nicht von einem Außenstandpunkt erreichen. Sie ist also nicht in einen Wissenskanon aufzulösen und nicht also gleichzusetzen auch mit diesem verdinglichten Wissensbegriff, sondern Bildung versteht sich also durch die Subjektseite, durch die Tätigkeitsseite, wo ein Bedürfnis entsteht, die eigenen Potenziale zu entwickeln, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Die zweite These, die scheint vielleicht ein bisschen erstmal im Widerspruch zu dem zu stehen, ist aber erstmal auch ein altes Thema des idealistischen Humanismus. Und diese These besagt, Bildung geht immer nur über den anderen. Wir kommen nicht durch Selbstbespiegelung oder autistischer Selbstsorge oder durch eine Erweiterung des geistigen Innenraums zu uns selbst, sondern wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen eine Sache, mit der wir uns auseinandersetzen. Und das heißt also, wir müssen wirklich verstehen, dass der Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist. Cornelia Hauser hat das einmal sehr schön an einem Forschungsergebnis verdeutlicht. Und zwar hat sie, weil sie als Namensverwandte mit Caspar Hauser sich mit Forschungen auseinandergesetzt hat zu Kindern, die also vernachlässigt worden sind, also quasi keinen Außenkontakt hatten, keinen Bezug zur Lebenswelt hatten, weil sie eingesperrt waren. Und man hat herausgefunden, das ist also eigentlich nur in den Forschungsergebnissen erwähnt worden, aber wirklich nicht ausgeschlachtet, dass diese Kinder später als Erwachsene keinen Sexualtrieb zeigen. Also das heißt, das, was wir als das Naturhafteste, weil es also etwas Triebhaftes ist im Menschen, oder so wird es immer bezeichnet, dass also nicht einmal der Sex entstehen kann, ohne das Gegenüber, ohne den anderen, ohne die Erfahrung von jemandem anderen begehrt zu werden. Okay, da erstmal sozusagen die beiden Thesen. Ich denke, diese beiden Thesen sind insofern ganz wichtig, dafür zu begreifen, was denn eigentlich schiefläuft bei der ganzen Hochschulreform und bei dem Bologna-Prozess. Denn wenn wir da erfahren, dass das Studium und die Wissenschaft untergeordnet wird unter Output- und Effizienzkriterien oder andere ökonomisch-politische Zwecke, dann sind das ja technokratische und verdinglichende Vorstellungen von wissenschaftlicher Bildung, die sozusagen am eigentlichen Charakter von Bildung und der wirklichen Möglichkeit, lernen zu können, gerade vorbeigehen, nein, es sogar konterkarieren. Ich denke, Holzkamps Kritik am defensiv begründeten Lernen, welches durch die Disziplinaranlage der Schule und dem schulischen Lernen den Subjekten nahegelegt wird, ist hiermit also auch eng verwandt. Wenn man also nur lernt, sich für eine Prüfung, um sich für eine Prüfung vorzubereiten beispielsweise, dann geschieht das ja in dieser Form, wie man das heute ausdrückt, das bulimische Lernen. Diesen Kritiktyp findet man allerdings auch schon in vielen konservativen, kulturkonservativen Kommentaren in der bürgerlichen Presse, die sich also darüber empören, dass die Verschulung eines Studiums die Möglichkeit, wissenschaftliches Denken zu entwickeln und auch ein bestimmtes höheres Niveau zu erreichen, quasi auch überhaupt die Möglichkeit der Elitenbildung, dass das permanent eigentlich dadurch untergraben wird. Die Vorstellung vom eigenverantwortlichen Lerner, also einem Menschen, der quasi keinen Lehrer mehr bedarf, weil er alles in Eigenregie viel besser kann als durch Unterricht, diese Idee kam einerseits dem neoliberalen Projekt der Verschlankung des Sozialstaates entgegen, weil damit also kostengünstige Angebote legitimiert werden können. Die Formen des Selbstlernens sind sehr viel günstiger, als dass man einen Unterricht, eine Lehrperson einstellen muss. Und andererseits wurde auch dieser eigenverantwortliche Lerner für eine Branche interessant, nämlich für eine Lernsoftwarebranche, die also Lernsoftware und Lernplattformen entwickelt. An der Selbstlerntheorie ist ebenso viel Wahres wie Falsches. Also richtig daran ist, wie meine erste These besagt, der Aspekt der Selbsttätigkeit, die für Bildung und Lernen also ein notwendiges Moment ist. Die Selbstlerntheorie vergisst aber das, was die zweite These besagt, dass nämlich die Selbsttätigkeit nicht irgendwo in einem luftleeren Raum geschieht, sondern dass sie einem also sozialen Beziehungen bedarf und dass sie auch damit eine ganz andere Qualität bekommt. Holzkamp hat das einmal ausgedrückt mit dem Unterschied von den instrumentellen und den intersubjektiven Lernverhältnissen. Es ist nämlich eine beschränkte Form des Lernens, wenn ich mein Gegenüber als Mittel zum Zweck sehe, um nur also für mich etwas zu erreichen, weil ich dadurch die Subjektivität anderer Menschen, diese quasi negiere, ihr Mensch-Welt-Verhältnis negiere und entsprechend auch mein eigenes Mensch-Welt-Verhältnis nur in diesem beschränkten Horizont wahrnehme, dass ich ein mit anderen konkurrierendes Privatindividuum bin. Das ist also, denke ich, das, was wir herausholen können, wenn wir uns mit Holzkamps Theorie beschäftigen und uns dann den Veränderungen von Bachelorstudiengängen beispielsweise, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Jetzt möchte ich eben vorschlagen, dass wir noch einen Punkt hinzufügen und also darüber hinausgehen. Denn die Praxiswidersprüche stehen immer auch in dem Kontext, wie Menschen ihre Lebensverhältnisse herstellen, wie sie sie produzieren und reproduzieren. Also wenn wir uns auch der Frage zuwenden, wie sich Arbeits- und Lebensweise verändert hat. Diesen gesellschaftlichen Blick, der steckt übrigens auch in dem Humboldtschen Bildungsbegriff sogar drin, denn es ging Humboldt, wie Dietrich Benner schreibt, um die Frage, wie die menschlichen Kräfte ein Ganzes bilden können, die sich zugleich auf den Einzelnen und auf die Vergesellschaftungsform bezieht, innerhalb derer die Einzelnen kommunizieren und integrieren. Es ging also Humboldt um die individuelle Möglichkeit einer nicht mehr standesspezifischen und auch nicht bürgerlich-industriösen, sondern bürgerlich-öffentlichen Vergesellschaftung der menschlichen Gesamtpraxis. Also das, was sozusagen in Arbeitsteilungsformen alles auseinandergerissen wird, aber auch durch Herrschaftsverhältnisse, wie kriegt man das eigentlich wieder zusammen? Das steckt in dieser Frage drin. Die Frage lautete weiter auch, was das Vermittelnde sein könnte, das gleichermaßen an die Stelle der einseitigen standesspezifischen Bestimmungen des Menschen wie an die Stelle der Einseitigkeit einer industriösen Arbeitsteilung tritt und sicherstellt, dass der Mensch sich in mannigfaltigen Situationen zu einem Ganzen und nicht zu einem bloßen Aggregat unterschiedlicher Einseitigkeiten entwickelt. Die Antwort darauf war ein tätigkeitstheoretischer Ansatz. Ich zitiere, wir können unsere Kraft oder Bildsamkeit nur entwickeln, indem wir an der Welt tätig werden. Ja, das ist also sowas, was wir auch durchaus als tätigkeitstheoretischen Ansatz im Sinne von Leontief bezeichnen können oder auch bei Antonio Gramsci. Da lese ich auch nochmal ein Zitat vor. Der Mensch ist zu begreifen als ein geschichtlicher Block von rein individuellen, subjektiven Elementen und von massenhaften, objektiven und materiellen Elementen, zu denen das Individuum eine tätige Beziehung unterhält. Die Außenwelt, die allgemeinen Verhältnisse zu entwickeln, heißt, sich selbst zu potenzieren, sich selbst zu entwickeln. Ja, und auch bei Marx finden wir eine Parallele zu dem Gedanken, dass also Bildung quasi eine Synthese herstellt zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Also wie kann sozusagen das, wo die Individuen durch Arbeitsteilung nur in einzelne Bereiche hin aufgelöst werden oder ihre Entwicklung sich sozusagen nur in spezialisierten Feldern realisiert, wie kann das eigentlich nochmal sozusagen zusammenkommen? Wie wird das Mannigfaltige zu einem Ganzen? Da schreibt Marx in den Grundrissen, wenn die Vernunft jedem Einzelnen vorschreibt, sich zugleich durch Bestimmtheit und Vielseitigkeit des Charakters fähig zu machen, mit den Kräften, die zunächst mit ihm in Verbindung stehen, gemeinschaftlich tätig zu sein, wenn sie die Kreise dieser Mitwirkung, je nachdem es die Fähigkeiten und die Umstände verstatten, nach und nach erweitert, so kann sie ihrer Natur nach nicht eher befriedigt sein, als bis sie in dem Letzten und Größten die ganze Menschheit umfasst. Große Worte, ja. Jedenfalls, ich habe diese Zitate gewählt, weil damit auch deutlich wird, dass in der Bezeichnung Universität immer noch ein revolutionäres, utopisches Moment steckt, einer Vergesellschaftung von Menschen, die eben auf das Universelle, also das alles Umfassende ausgerichtet ist, oder anders gesagt, auf das, was auch die Herrschaftsverhältnisse, also das, was die Gesellschaft auseinanderreißt, dass das überwunden wird. Deswegen komme ich jetzt eben auf die Frage der Produktionsverhältnisse. Was reißt eigentlich die Gesellschaft immer wieder auseinander? Und das müssen wir weiterdenken. Ich denke mal, dass die Arbeiten von Klaus Holzkamp sehr stark noch in fordistischer Produktionsweise verankert sind und die Frage der hochtechnologischen Produktionsweise für ihn keine so große Rolle gespielt haben. Die hochtechnologische Produktionsweise ist deswegen interessant, weil sie ganz konkret das antagonistische Verhältnis von Kopf- und Handarbeit verändert hat. Körperliche Arbeit nämlich und standardisierte Routinearbeiten, also auch auf einer geistigen Ebene, können nämlich mittlerweile automatisiert werden und werden auch tatsächlich automatisiert. Das heißt also, die Handarbeit verschwindet und auf der anderen Seite entstehen neue Tätigkeiten durch die Anwendung und Optimierung von Automations-, Informations- und Kommunikationstechnologien. Ich fasse das Ganze mal unter dem Begriff der Intellektualisierung der Arbeit. Diese Entwicklung hat zum einen eine Masse von Menschen aus der Erwerbsarbeit freigesetzt, hinterlässt also quasi eine strukturell oder technisch bedingte hohe Arbeitslosigkeit. Die Gesellschaft spaltet sich daraufhin tendenziell zumindest in einen Teil hochqualifizierter Arbeitskräfte und einen auf dem Arbeitsmarkt nicht weiter nachgefragten Teil der Bevölkerung. Auf die Arbeit zurückzukommen, im Arbeitsprozess nehmen die Arbeitenden eine strategische Position für die Bewältigung von Aufgaben und für die Innovationsfähigkeit von Betrieben ein, erhalten durch diesen Umbruch aber nicht unbedingt eine privilegierte Position. Also man findet zwar einerseits Tendenzen der Demokratisierung, zum anderen aber, und das ist, glaube ich, das sehr Zentrale, es findet eine kooperative Organisation von intellektualisierter Arbeit statt. Anstelle also der alten Trennung von Kopf- und Handarbeit tritt eine Arbeitsteilung im Sinne einer hochgradigen Spezialisierung auf wissenschaftlich-technische Teilprobleme hin und Detailkenntnisse. Die Nachfrage nach Spezialwissen ist aber stark auch Konjunkturen ausgesetzt. Formalrechtlich benötigt die Verwertung Patentrechte und Copyrights, also die Produkte intellektualisierter Arbeit, zu einem Eigentum bzw. zu einer Form von Kapital verwandeln. Jetzt kommt das Zentrale, was sozusagen auch die Auswirkungen für die pädagogische Arbeit ausmachen. Die Subjekte dieser intellektualisierten Arbeit müssen sich nämlich auch deshalb als kooperative Wissensproduzenten begreifen. Sie müssen also die Verwertungsinteressen eines Unternehmens ebenso verinnerlichen wie der Druck, auf der Basis von Innovationsvorsprüngen Extraprofite zu erzielen. Und deswegen meine Überlegung, meine These: Die politisch forcierten Veränderungen an der Hochschule könnten also in diesem Sinne ein Reflex auf diese neuen Produktions- und Arbeitsverhältnisse sein. Wie sinnvoll sie natürlich sind, ist noch immer nicht damit entschieden. Jedenfalls können wir bei der gegenwärtigen Umstrukturierung der akademischen Wissenschaft den Versuch einer Angleichung an eine kooperatistische Produktionsweise von Wissen finden, also an eine Produktionsweise, wie sie in unternehmensinternen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen oder auch der Softwareentwicklung, wie wir sie dort antreffen. Das politische Ziel könnte also darin bestehen, die Intelligenz soll hierzulande lernen, also das Vermögen erwerben, flexibel auf Anreizstrukturen zu reagieren und unter enormem Druck leistungsfähig zu sein. Wer dies nicht schafft, wird möglichst früh ausselektiert, denn schließlich sollen die Studierenden auch vom Lehrkörper nicht mehr das große, breite Allgemeinwissen oder das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten lernen, sondern vielmehr eine Haltung und ein Set von Methoden verinnerlichen, wie sie schnell und möglichst produktiv unter vorgegebenen Fragestellungen, Forschungsschwerpunkten und auch bestimmten in Mode gekommenen Jargons sich subsumieren können. Die Abstiegsangst der Mittelschicht kommt diesem politischen Eingriff entgegen und nimmt ihrem möglichen Widerstand gegen die Beschneidung des bürgerlichen Grundrechts auf Freiheit von Forschung und Lehre den Wind aus den Segeln. Die Frage nach Selbstbestimmung in der Bildung und in der Wissenschaft muss deshalb neu an einer kritischen Aneignung der hochtechnologischen Produktionsweise ausgerichtet werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ines, für deinen Beitrag. Gibt es Verständnisfragen an Ines? Das sind einige, ich schreibe es mir mal auf. Meldet euch bitte so, dass wir es sehen können von hier unten. Also einmal Stefan, du hier. Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf deine zweite These. Da ging es ja um das Gegenüber und da hast du gesagt, es kann eine Sache sein oder der Gegenstand und andere Menschen, Intersubjektivität spielt dort eine Rolle. Und dann hast du gesagt, der Bologna-Prozess verfehlt vor allen Dingen diesen in These 2 ausgedrückten Zusammenhang. Dann hast du das Beispiel Software genannt, dass das sozusagen ja auch ein neuer Markt geworden ist. Aber in Software oder auch in anderen Gegenständen, meinetwegen in Büchern dargestellten thematischen Gegenständen, ist ja auch Soziales vergegenständlicht. Also ich finde, auch das ist ein Gegenüber, das ist ein Arbeiten an der Sache, an gesellschaftlichen Zusammenhängen und deswegen habe ich nicht verstanden, warum das, oder deswegen finde ich die Kritik nicht nachvollziehbar, weil ich nicht erkennen kann, warum da die Sozialität sozusagen, das Gesellschaftliche, völlig herausfallen soll. Also die Stoßrichtung der Kritik ist mir nicht klar. Und der zweite Punkt, ich habe das mit dem Korporatistischen nicht verstanden, was daran korporatistisch ist, weil ich weiß nicht, ob ich einen anderen Begriff habe oder ob das damit gemeint ist. Das ist ja so, das meint ja eigentlich so einen bündischen Zusammenschluss von Partialinteressen, sage ich jetzt mal. Und ist das jetzt bezogen auf das bündische Zusammenschließen des Standorts zur Sicherung der Verwertung, den jetzt die Arbeitenden inkorporieren sollen? Oder wie ist das gemeint? Okay, gut, dass du nachfragst. Das ist leicht auch zu klären. Also zum einen denke ich nicht, dass in der Softwareentwicklung genau das Gegenüber fehlen würde, sondern die These bezieht sich darauf, dass zum Beispiel diese Selbstlernformen, ne, einfach eine politische Konjunktur hatten, nicht selbstbestimmtes, sondern selbstgesteuertes, selbstorganisiertes Lernen, wurde 2000 mal aufs Programm gesetzt, auch nach dem EU-Memorandum zum lebenslangen Lernen, dass also selbstorganisiertes, selbstgesteuertes Lernen die besseren Methoden sind. Konstruktivistische Lerntheorien haben das dann auch noch mal untermauert. So, das ist das, worauf ich mich beziehe, dass oder auch Begriffe wie Kompetenzentwicklung und so. Ja, das ist sehr stark darauf ausgelegt worden, auf einen vereinzelten Lerner, ja, deswegen auch dieser komische Begriff, der Lerner, das ist aus dem Englischen übertragen. Und die ganzen Versprechen, ach, man kann ja auch die ganze Hochschulausbildung eigentlich mal umorganisieren. Es ist doch viel einfacher, mit Lernmedien zu lernen, ja? Dass man also quasi eben E-Learning-Plattformen einrichtet und damit ist das ganze Bildungssystem ungeheuer zu verschlanken. Kostet einfach weniger. Mal einmal eben eine Lernplattform zu entwickeln oder eben einen Riesenapparat von Lehrpersonen zu unterhalten. Das ist der Punkt, ja. Auf den beziehe ich mich. Und da glaube ich, dass auch gerade diese Verschlankung eben und die mit dem Bologna-Prozess vielleicht nicht ganz identisch ist, aber die zumindest da auch eine Rolle spielt, dass das an der zweiten These vorbeigeht. Und korporatistisch darunter fasse ich eine Produktionsweise von Wissen, die doch sozusagen so organisiert ist, wie das eben auch von Unternehmen her ist, also an Partialinteressen. Also zum Beispiel die Frage, was bringt eigentlich einen Vorteil auf dem Markt? Dazu muss man sozusagen Forschung auch und Entwicklungsarbeit leisten in Unternehmen. Die fragen sich immer wieder genau, was gibt es für Marktlücken? Und dafür wird eben genau zentral die Forschungsarbeit geleistet. Nicht die Frage sozusagen, was könnte mich interessieren? Das verändert sozusagen die Arbeit dann für die Wissenschaftler. Wir sind ja auch immer mehr diesem Druck ausgesetzt. Wir müssen uns an die Drittmittel einwerben, ja, und gucken, dass wir irgendwelche Projekte mal aufziehen, die von anderen Stiftungen und Einrichtungen ausgeschrieben werden oder eben auch direkt von Unternehmen ausgeschrieben werden. So, und da entsteht, glaube ich, ein ganz anderer Modus, in dem Wissen zum Beispiel eben nicht mehr einfach so wie so ein Allgemeingut behandelt wird, sondern es wird genau überlegt, wann veröffentliche ich bestimmte Forschungsergebnisse, wann, mit wem teile ich mein Wissen. Ja? Das Wissen wird als eine Eigentumsform behandelt. Ja? Ich muss gucken, dass mein Wissen sozusagen mir Vorteile verschafft. Und das ist diese korporatistische Denkweise. So, und die ist nicht grundsätzlich sozusagen mit dem identisch, dass man ganz für sich nur macht, etwas ganz egoistisch und nur auf die einzelne Person, die man ist, bezogen, sondern dass man das durchaus in Verbünden auch macht. Deswegen halte ich es für sinnvoll, von korporatistisch zu sprechen. Genau, ich würde gerne wissen, wie du Lernen und Bildung unterscheidest und welches Verhältnis beides zueinander hat. Und ich habe die Unterscheidung bzw. Gegenüberstellung von instrumentellen und intersubjektiven Lernbedingungen. Könntest du das noch einmal ganz kurz erläutern? So, das Verhältnis von Bildung und Lernen. Also Lernen ist durchaus erstmal sozusagen wirklich eine Tätigkeit für mich. Also ein aktives sich auseinandersetzen mit etwas. Eine aktive Aneignung von Dingen. Lernen ist auch, ich glaube, das hat Gisela mal ganz so schön formuliert, Lernen ist immer eine Tätigkeit, die auch nicht delegierbar ist. Das finde ich auch ganz gut. Also jeden Arbeitsvorgang kann man immer so schön delegieren, aber Lernen ist doch etwas, was man selber tun muss. Bildung ist eine andere Fragestellung auf Lernprozesse, weil es, wie ich das mit dem Humboldtschen Bildungsbegriff auch deutlich gemacht habe, immer die Frage auch mitschwingt, nämlich die Frage nach der Bestimmung des Menschen innerhalb der Gesellschaft. Die Fähigkeiten, welche Fähigkeiten entwickelt man? Kriegt man auch sozusagen eine Fähigkeit, in allgemeineren Bezügen zu denken? Ja? Mich von dem, wie ich unmittelbar in der Welt bin, also bei Holzkamp gibt es ja nochmal diesen Begriff auch der Unmittelbarkeitsüberschreitung. Ja? Die Unmittelbarkeitsüberschreitung ist, wenn man es eben gesellschaftstheoretisch mal weiterdenkt, auch eine Frage, welche Bestimmung hat denn der Einzelne innerhalb der Gesellschaft, welche Möglichkeit auch am geschichtlichen Veränderungsprozess teilhaben zu können, darauf einwirken zu können. Das ist die Frage, die ich mit der Bildung verknüpfe. So, instrumentelles und intersubjektives Lernen. Holzkamp hat das eingeführt, um einen Modus zu unterscheiden, in dem Lernen ja stattfinden kann. Also man kann ja das, was durchaus in der Schule auch üblich ist, weil man ja in Konkurrenz eben zu allen Mitschülern und Mitschülerinnen steht, genauso ein egoistisches Lerninteresse entwickeln. Ich versuche, möglichst gut zu sein und besser zu sein als die anderen. Und wenn ich aber die anderen dann die anderen Mitlernenden brauche für mich, dann nehme ich sie sozusagen nur als Mittel zum Zweck. Und das intersubjektive Lernverhältnis wäre eine Frage, die darüber hinausweist, nämlich nicht nur, was ist jetzt unmittelbar für meinen Erfolg wichtig, was ist unmittelbar für meine Karriere oder mein Bessersein als andere wichtig, sondern in der Intersubjektivität ist bei Holzkamp sehr emphatisch auch gemeint als die Frage, wie kann ich überhaupt diese Existenzweise als Privatindividuum beschränkt zu sein, wie kann ich diese Existenzweise überwinden? Und dazu brauche ich auch den anderen als einen wirklich intersubjektiven Partner. Also indem ich mich meinen Problemen zuwende, sage, diese Probleme sind nicht nur privatindividueller Art, sondern sie sind eigentlich in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen verankert, sie sind dadurch strukturiert und ich kann dadurch auch einen Zugang gewinnen, was denn den anderen ebenso in eine ähnliche Lage oder vielleicht auch durchaus konträre Lage dazu bringt, aber zumindest, wo wir eigentlich ein gemeinschaftliches, gemeinsames Interesse entwickeln können, diese Verhältnisse zu verändern. So, dann gab es da oben noch eine weitere Nachfrage. Ich habe noch eine Frage zu dem Bereich, als du von der hochtechnologischen Produktionsweise gesprochen hast, auf die Holzkamp nicht so rekurrieren konnte, einfach weil sie noch nicht so weit war, wie sie jetzt ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du da gesagt, dass geistige Arbeitsprozesse automatisiert ablaufen. Mir scheint das ein Widerspruch in sich zu sein. Also ist es nicht vielmehr so, wenn geistige Arbeitsprozesse automatisiert ablaufen, dass sie dann keine geistigen Arbeitsprozesse mehr sind, sondern rechnerische, weil sie ja automatisiert ablaufen. Und könnte man dann nicht auch sagen, dass diese geistigen Arbeitsprozesse, ja eben, dass sie aufgelöst werden und zu rechnerischen werden und dass es möglicherweise sogar so ist, dass diese Umwertung von geistigen in rechnerischen auch auf die Bereiche zurückwirkt, in denen eben nicht automatisiert gedacht, produziert wird, was man ja, wo sich das dann wieder berühren würde mit dem Homo economicus, was du eben als zu kritisierendes Lernmodell bezeichnet hast oder formuliert hast, was sich meiner Meinung nach auch darin wiederfindet, dass es ja etliche solche Metaphern gibt wie meine Festplatte, mein Speicher, also wo man sich das dann auch in der Alltagssprache wiederfindet. Ja, das ist auch eine schöne Frage, weil letztendlich dahinter ja auch die ganz grundsätzliche Forschungsfrage steht, wohin entwickelt sich überhaupt menschliche Arbeit? Also die These ist ja bei der Automationsarbeit, dass wir sagen, also es gibt durch eine technologische Entwicklung eine Überwindung bestimmter Bereiche, in denen zuvor menschliche Arbeit geleistet werden musste. Also nehmen wir jetzt so ganz paradigmatisch die Fließbandarbeit, ja. Das, was am Fließband in kleinen Handgriffen, repetitiven Handarbeitsformen geleistet worden ist, ist etwas, was heutzutage von Automationsanlagen, von Robotern übernommen werden kann. Und von daher verschwindet diese Arbeit. Dann ist es die Frage, welche Tätigkeiten bleiben eigentlich übrig, wenn diese technologische Entwicklung in dieser Form voranschreitet. Und worauf ich mich bezogen habe, ist, dass auch auf der intellektuellen, also auf der Ebene der klassischen Kopfarbeit, ja auch durchaus Routineaufgaben vorhanden sind, die durch die Entwicklung von intelligenterer Software auch automatisiert werden können. So. Und das verändert natürlich jeweils auch nochmal die Form der intellektualisierten Arbeit, wie ich das nenne. Ja? Das heißt also, es ist nicht ein Widerspruch, den ich damit beschreibe, sondern es ist ein Vollzug, eine Rekonstruktion der technologisch-wissenschaftlichen Revolution der Produktionsweise in Bezug auf die Arbeit. Ja? So, und das ist dann natürlich die Frage, was entsteht denn eigentlich für eine neuartige Tätigkeit? Also es ist einerseits zum Beispiel auch von dem der kritischen Psychologie nahestehenden Projekt Automation und Qualifikation, das von 72 bis 87 geforscht hat, auch sehr gefeiert worden, dass dann diese Kopfarbeit eine tolle kreative Arbeit wird, die auch Befreiungspotenziale enthält, und von daher sozusagen auch für eine Veränderung der gesamten Gesellschaft unglaublich relevant ist. Ja? Wenn ich jetzt mir heute die Sachen angucke, also ich bin gerade noch im Forschungsprozess mittendrin, aber wenn ich mir das soweit angucke, dann ist darin entstehen ja neue Widersprüche, es entstehen neue Zwangsverhältnisse, die man neu auch begreifen muss. Und diese Zwangsverhältnisse sind interessanterweise nicht direkt sozusagen in Betriebshierarchien, in betrieblicher Herrschaft aufzulösen, wie das in der Form der also starren Betriebshierarchien im Fordismus gewesen ist, sondern dass hier vor allen Dingen die Arbeitsteilung voranschreitet hin zu Spezialisierung, was aber auch wiederum eine Entmächtigung quasi der einzelnen hochqualifizierten Arbeitenden darstellt. Ines, ja, ich unterbreche dich sehr ungern. Weil das eigentlich in den Workshop jetzt eigentlich übergeht. Das ist richtig, aber ich glaube, dass damit sozusagen so eine Stoßrichtung schon mal deutlich geworden ist. Ist okay. Das gut. Also viel, was in dem Workshop sich ankündigt zu diskutieren von Ines. Vielen Dank dir auch nochmal und euch für die Fragen. Ich möchte allerdings jetzt noch den beiden anderen Podiumsteilnehmenden die Möglichkeit geben, auch im Rahmen der Zeit und mit ein bisschen Ruhe und nicht so viel Druck dahinter, in Ruhe ihre Beiträge vorbringen zu können. Also herzlich willkommen, Lorenz Hug. Mein Beitrag zu diesem Podium ist nun wiederum ganz anders gelagert als der von Ines Langemeier, aber das macht ja vielleicht auch nichts. Er ist insofern anders gelagert, als ich glaube, noch viel weniger Grund unter den Füßen zu haben als meine beiden Vorrednerinnen. Hintergrund meines Beitrags ist, ich bin nach meinem Studium und meiner Promotion, die ich hier an der FU Berlin gemacht habe, bin ich seit knapp 2 Jahren als Schulpsychologe in einer, zeitweise auch zwei nordrhein-westfälischen Kommunen beschäftigt gewesen. Dabei bin ich für maximal 10.000 Schüler zuständig gewesen an über 30 Schulen und möchte euch jetzt heute, ich schaffe es jetzt noch nicht, eine umfassende kritisch-psychologische Praxisdarstellung zu machen zu diesem Ferien-Uni-Termin. Deshalb wird es in meiner Nachmittagsveranstaltung auch um mein Forschungs- und Promotionsthema Intensivtäter gehen. Aber ich will euch wenigstens zwei Gesichtspunkte heute mal nennen oder anreißen, die für eine Praxisanalyse oder Analyse der Widersprüche des Feldes Schulpsychologie meines Erachtens ganz wichtig wären. Ich fange mal mit einer lokalhistorischen Besonderheit an, die sozusagen meine schulpsychologische Praxis bestimmt. Ich arbeite auf dem Land, in einer Kleinstadt, im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, der die schlechteste psychologische und klinisch-psychologische Versorgung zumindest in den alten Bundesländern hat, nach meinen Informationen. Dadurch habe ich als Schulpsychologe sozusagen die Rolle eines Mädchens für alles ein bisschen inne. Bei mir geht es also nicht nur um klassische schulpsychologische Themen wie Lese-, Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, hast du nicht gesehen, Schuldistanz, sondern ich habe wirklich vom sechsjährigen kleinen Jungen, der sich ohne seine Mutter nicht traut, in die Schule zu gehen und jeden Morgen weint über den Elfjährigen, der sich auf der weiterführenden Schule nicht zurechtfindet und dann da rumpunkt, bis zu den älteren Jugendlichen, die vielleicht Suizidabsichten äußern oder so, habe ich mit relativ unterschiedlichen Sachen erstmal zu tun, in erster Näherung, weil es sozusagen niemand anders gibt oder in Reichweite niemand anders gibt, der sich um sowas kümmert. Dann ist eine Besonderheit meiner Situation, dass es, bevor ich da als Schulpsychologe angefangen habe zu arbeiten, es da noch keine Schulpsychologie gab. Und eine dritte Besonderheit ist, dass ich zwar in eine Beratungsstelle mit auch netten und hilfreichen Kollegen eingebunden bin, aber sozusagen keine Vorgesetzten habe. Und aus all diesen Umständen ergibt sich eine gewisse, ich würde sagen, ergeben sich größere Freiheitsgrade zu meiner zur Gestaltung meiner Tätigkeit, als man die vielleicht in anderen Praxisfeldern hätte. Warum erzähle ich euch das alles? Eigentlich nur, um euch deutlich zu machen, dass ich sozusagen nichts sagen kann über eine kritisch-psychologische Perspektive auf die Schulpsychologie oder jedenfalls nicht sinnvoll, sondern dass man halt diese ganzen konkreten für einen bestimmten Ort spezifischen, für eine bestimmte Lokalhistorie spezifischen Besonderheiten berücksichtigen muss, wenn man irgendwie seine Praxis analysieren will. Erster Gesichtspunkt. Der zweite ist einer, wo ich denke, der abgesehen von allen lokalhistorischen Besonderheiten für jeden wichtig sein muss, der im Praxisfeld Schule zu einer vernünftigen Analyse seiner Tätigkeit kommen will. Und dieser zweite Gesichtspunkt ist einfach mit dem schönen Satz von Holzkamp verbunden, dass die Schule in ihrer derzeitigen historischen Form defensiv begründetes Lernen normalisiert. Nochmal ganz kurz, in seinem Lernbuch unterscheidet Holzkamp ja expansiv von defensiv begründetem Lernen. Das eine, Ines Langemeier hat es gerade angesprochen, richtet sich also auf ein Lebensinteresse, darauf, dass ich tatsächlich Probleme löse, die für mich relevant sind, darauf, dass ich meine Verfügung über Produktionsquellen meiner Bedürfnisbefriedigung und so weiter erweitere. Defensiv begründetes Lernen ist eins, das sich begründet in Gefahrenabwehr und Angstabwehr. Das wird in der Schule nun in verschiedener Weise, Holzkamp hat das ja im Lernbuch ganz kleinteilig analysiert, normalisiert. Zum einen sind Schüler in der Disziplinarinstitution Schule verschiedenen Bedingungen unterworfen. Das ist einmal eine Zeitdisziplin, der berühmte 45-Minuten-Takt. Jetzt gibt es zwar in vielen Schulen einen 1-Stunden-Takt oder einen 2-Stunden-Takt, das ändert aber im Prinzip gar nichts. Die disziplinären Anordnungen, die durch bestimmte örtliche Anordnungen hervorgerufen werden, Sitzordnungen und so weiter. Und über all dem schwebt sozusagen als Hauptnorm, die alle anderen dann möglich macht oder überschattet, die Schulpflicht, dass man also anwesend sein muss. Schüler machen die Erfahrung in der Schule, Schüler und Schülerinnen machen die Erfahrung in der Schule, dass sie ihre Lerninteressen, die sie selber mitbringen, allenfalls mal zufällig dort verfolgen können. Der Normalfall dürfte sein, dass man sich mit was befassen muss, wofür man sich wenig oder kein bisschen interessiert. Und ein weiterer Punkt, der zur Normalisierung defensiv begründeten Lernens beiträgt, ist der, dass über Noten die Klasse in eine hierarchische Ordnung gebracht wird und letztlich, ja, wie ihr wisst, auch Berufs- und Lebenschancen einfach über Noten zugeordnet werden. Ne? Das ist die Allokationsfunktion der Schule. Ja, jetzt würde ich euch gerne, um ganz kurz zu zeigen, wie das in der Praxis relevant wird, ein Fallbeispiel erzählen. Das muss ich natürlich ganz kurz machen, es wird sogar verkürzt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und werde euch versuchen, dabei zu zeigen, dass wo so ein paar theoretische Momente dann da hilfreich sind, um da vielleicht ein bisschen Grund unter den Füßen wenigstens zu bekommen. Mir wurde vor den letzten Sommerferien, relativ knapp vor den letzten Sommerferien, vor einem Jahr, ein Achtklässler, ein 15-jähriger Junge vorgestellt von seiner Mutter. Ich habe mit Selbstmeldern zu tun, mit Leuten, die von ihren Eltern angemeldet werden. Leider auch häufig damit, dass die Schulen schicken, also irgendwie disziplinarische Drohungen aussprechen, wenn man nicht zum Schulpsychologen geht. Hier war ganz klar die Initiativgeberin, die Mutter, die Fragestellung hatte, der sagt nichts in der Schule, fragen Sie, also im Unterricht. Und mit mir redet er übrigens auch nicht, finden Sie doch mal raus, woran das liegt. Ich habe mich dann mit dem Jungen relativ bald, da für uns beide zufriedenstellend, glaube ich, auch daraufhin verständigen können, dass der Hintergrund von seinem Schweigen im Unterricht eigentlich ein relativ typischer oder gewöhnlicher war. Der war in seiner Grundschule einer der leistungsstärksten und besten gewesen, hatte eine Gymnasialempfehlung bekommen, war dann aufs Gymnasium gekommen und hatte in diesem neuen, Vergleichsmaßstab, eben mit den leistungsstarken Schülern von allen Grundschülern, war der im unteren Drittel gelandet. Und dadurch ganz stark frustriert einfach. Hier seht ihr, was ich vorhin gesagt habe, schulische Notengebung orientiert eben nicht darauf, was ich früher noch nicht konnte und inzwischen vielleicht kann. Ja, das wird noch dadurch verstärkt, dass ich das, was ich da lerne, vielleicht auch nie können wollte, sondern es wird eben darauf orientiert, wie ich im sozialen Vergleich mit irgendwelchen anderen dastehe. Und das ist ja auch nicht nur ein ideelles Konstrukt oder so, sondern es hat auch ganz klare Auswirkungen auf meine späteren Berufs- und Lebenschancen. Nun hatte dieser Junge also sich ein paar Mal blamiert, indem er Sachen gesagt hatte, die nicht so brillant waren und daraus irgendwann den Schluss, oder nicht so brillant schienen jedenfalls, und hatte daraus den Schluss gezogen, sich weitgehend zurückzuziehen. Dazu kam noch, seine Freizeit verbrachte er überwiegend am Computer, sein Berufsziel war Spieledesigner und er sah keinerlei, außer zur Mathematik, sah keinerlei, wo er auch noch einigermaßen gut war, sah keinerlei Bezug zwischen schulischen Lehrinhalten und seinen Lebensinteressen. Problematisch war auch noch, wirklich jetzt ganz verkürzt, bitte glaubt nicht, ich will jetzt irgendwie hier Mother-Blaming oder sowas betreiben. Das Verhältnis zur Mutter war unter anderem dadurch gestört, dass sie eine sehr problematische Alternative im Kopf hatte, die darauf hinaus lief, entweder mein Junge ist dumm oder er ist faul. Eins von beiden kann nur sein. Diese Geschichte ging für mich erstmal so zu Ende, dass der die 8. Klasse trotz aller Schwierigkeiten schaffte. Ich habe versucht, mit der Mutter dahingehend zu reden, dass ich ihr versucht habe zu erklären, dass die häufig vorwürfliche Art, mit der sie ihrem Sohn begegnete, nicht dazu beitrug, das, was sie eigentlich sich wünschte, zu erreichen, nämlich wieder in einen Verständigungsprozess mit ihm einzutreten. Die Sache lief sich aber ein bisschen tot, dadurch, dass das Klassenziel erreicht war, dann das aktuelle Problem sozusagen nicht mehr da war, durch die Sommerferien eine Pause eintrat. Und dann habe ich relativ lange von der Geschichte nichts mehr gehört und jetzt vor ganz kurzem, vor einigen Wochen dann leider wieder. Die Geschichte hat sich leider so weiterentwickelt, dass sich die häuslichen Probleme da weiter verschärft haben, die schulischen auch. Die Noten des Jungen mittlerweile so schlecht geworden waren, dass er sich sagte, wenn die so schlecht sind, kann ich ja eigentlich die Versetzung gar nicht mehr schaffen, dann gehe ich auch gar nicht mehr hin. Er also mit einem auch ganz typischen Begründungsmuster eigentlich zum Schulverweigerer geworden war und seine Mutter ihn gegen seinen Willen in zwei verschiedene Kinderpsychiatrien nicht eingewiesen, aber dort vorgestellt hatte, wodurch das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn zwischenzeitlich gründlich versaut war einfach. Jetzt ergibt sich, und daran veranschaulich vielleicht nochmal das disziplinäre Moment Organisation von Entwicklung, wie das bei Foucault und Holzkamp heißt, jetzt ist aktuell das Problem, vor dem ich stehe, wie soll der eigentlich im nächsten Jahr weiter beschult werden? Die 9. Klasse hat er mit wehenden Fahnen versaut sozusagen, also er darf die zwar auf dem Gymnasium wiederholen, sagt aber, es hat eigentlich keinen Sinn. Ich bin im nächsten Schuljahr genauso wie in diesem. Er darf aber aufgrund des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes nach Ende der 8. Klasse die Schulform nicht mehr wechseln. Das heißt, er muss auf dem Gymnasium bleiben. Wenn euch das jetzt verdutzt, kann ich nur sagen, mich verdutzt das auch, aber das ist so. Und damit haben wir ein Beispiel abschließend, ne, die Geschichte ist in der Schwebe, ich weiß auch noch nicht, wie ich weiter damit umgehe, abschließend vielleicht nochmal ein Beispiel dafür, wie schwierig es eigentlich ist, angesichts von bestimmten institutionellen und administrativen Anordnungen für seine Klienten was Gutes oder zumindest was Erträgliches zu erreichen. Und das zeigt euch vielleicht auch, dass man als relativer Berufsanfänger in jedem Praxisfeld wahrscheinlich, aber ich eben in der Schulpsychologie, teilweise auch mit einem relativ kurzen Hemd dasteht und eben nicht weiß, was man machen soll. Und dann eben darauf angewiesen ist, seine Praxis und die Konstellationen, mit denen man zu tun hat, genau zu analysieren, um dazu zu vernünftigen Handlungsmöglichkeiten zu kommen. Also die Alternative zum Beispiel der Gesamtschule, die besteht in dem Fall nicht, weil es sie dort nicht vorhanden ist, oder würde das also auch schon als Wechsel der Schulform, also es muss ein ausgesprochenes Gymnasium sein? Oder? Ganz relevante Frage natürlich, das ist auch politisch oder gesellschaftlich eigentlich eine ganz spannende Sache. Je nachdem, ob ein bestimmter Kreis CDU oder SPD lastig historisch regiert wurde, gibt es da Gesamtschulen oder keine in Nordrhein-Westfalen. In meinem Kreis gibt es kaum Gesamtschulen. Die sind dann jeweils von Schülern aus den Kommunen, die anbieten, schon völlig überrannt, so dass man dann aus der eigenen, wo es keine Gesamtschule gibt, dort keinen mehr unterkriegt. Ne? Das ginge von den gesetzlichen Regelungen, aber es geht halt praktisch nicht. Ich hoffe ja sehr, jetzt hat sich in Nordrhein-Westfalen die politische Lage ein bisschen verändert. Vielleicht geht da ja auch noch was in Richtung Schulreform in den nächsten Jahren. Das wäre natürlich sehr schön. Ne? Das nur mal am Rande, dass das gesamte dreigliedrige Schulsystem natürlich wahnsinnig viel individuelles Leiden produziert, das sieht man nicht nur an diesem Beispiel. Ne? Ja, hallo. Ich wollte fragen, wie das ist. Also ich studiere Soziale Arbeit und bin innerhalb meines Studiums und meines Fachbereichs halt eben auch in der Schule tätig. Einmal Grundschule und dann Gymnasium haben wir in der Gruppe halt eben auch Erfahrungen gemacht, so mit partizipativen Lernmethoden, mit der Klasse gemeinsam eben zu arbeiten, Ziele zu entwickeln und eben zu gucken, wie man gemeinsam Lernprozesse initiieren kann, also im gemeinschaftlichen Lernen, in Kleingruppen und wie auch immer und halt eben in projektorientiertem Lernen so. Und ich weiß nicht, also wenn du davon sprichst, dass das Feld immer bestimmte Voraussetzungen hat, also ist ja immer die Sache, wie weit man Kooperationen zu Lehrern oder gegebenenfalls Sozialarbeitern suchen kann oder so. Weil das ist ja gerade bei Schule irgendwie, dass Lehrer für sich gehen und irgendwie jeder ist ein Einzelkämpfer und das ist halt ein großes Problem eben auch, überhaupt den Schülern zu vermitteln, dass man halt solidarisch miteinander umgehen kann. So. Keine Ahnung, also es war eigentlich nur ein Kommentar. Ja. Aber gibt es, möchtest du darauf direkt noch was sagen? Ansonsten würde ich darum bitten, dass ihr Nachfragen stellt. Ja, ich sag dann nur dazu nur ganz kurz, dass das natürlich, glaube ich, der einzige Weg ist, den man hat, Probleme dann tatsächlich auch angehen oder lösen zu können, dass man sich halt Bündnispartner sucht, mit denen man erstmal noch relativ kleinteilig was Vernünftiges erreichen kann, ne? Und das hat sich jetzt bei dir so angehört, als ob das in deinem Kontext relativ gut klappt. Meine Erfahrungen sind durchwachsen, aber das ist, denke ich, der Weg. Ne? Gibt es weitere Verständnis oder Nachfragen an Lorenz? Okay. Dann, da das vorhin recht schnell ging, möchte ich mich nochmal herzlich für deinen Beitrag bedanken. Und danke. Und abschließend Josef Held bitten, seinen Beitrag vorzustellen. Und nur, damit ihr euch so innerlich ein bisschen darauf einstellen könnt, wir haben später angefangen, also um 20 nach angefangen, würden auch dann bis 21:15 weitermachen und dann eine Viertelstunde Pause, bevor die Workshop-Phase losgeht, damit es nicht so eine, also im Programm ist das so ein harter Cut da drin, 12 Uhr ist das Podium zu Ende, 12 Uhr geht der nächste Workshop los. Also wir ziehen einfach eine Viertelstunde ein und genau, also wir haben noch eine bis 21:15 Zeit. Mit der Reise ist nicht so das Problem, weil da sind 1,5 Stunden, da können wir eine Viertelstunde abzwacken. Das geht. Bitte, Josef. Ich komme von der Universität Tübingen und bin dort lernend und forschend tätig. Leite oder koordiniere die Tübinger Forschungsgruppe, die sich mit einerseits mit Integration und Ausgrenzung beschäftigt, also auch mit Rassismus und andererseits ein breites Forschungsfeld mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, danke, und ihre besondere Lage. Und ich werde im Workshop dann auf unsere Forschung zu Ausgrenzung und Rassismus stärker eingehen, aber hier jetzt stärker zu dem Thema Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und speziell zu den Sozialpädagogen und den im Sozialwesen insgesamt Tätigen, also auch zu der Gruppe, gerade von Lorenz aufgezeigt worden ist. Also, wir machen eine Untersuchung zurzeit bei den unter 35-Jährigen, 25- bis 35-Jährige. Es handelt sich um kooperative Forschung, wie wir das nennen. Das heißt, es findet in Kooperation mit Betriebsräten und Gewerkschaften statt. Und das Ausgangsproblem ist das, dass diese Gruppe der 25- bis 35-Jährigen, dass die eigentlich am meisten unter Druck steht und gleichzeitig am wenigsten dagegen tut. Das heißt, es ist eine Gruppe, die auffällt von gewerkschaftlicher Seite und von Betriebsräteseite, dass sie sich eigentlich nicht wehrt und eigentlich auch nicht jammert. Also es ist nicht so, dass es die Generation der Jammerer wäre oder so, sondern ganz im Gegenteil. In unserer Untersuchung stellen wir fest, dass die Zufriedenheit sehr verbreitet ist im sozialen Wesen. Das heißt, die Leute sagen, ja, mein Job ist wunderbar, es geht mir gut und so weiter. Wenn man dann genauer nachfragt, ja, bist du zufrieden mit deinem Gehalt und so weiter, dann ist die Unzufriedenheit eigentlich da, aber insgesamt sind sie zufrieden. Und das ist ja sozusagen ein Widerspruch, dass man einerseits mit seinem Job zufrieden ist und andererseits ihn kaum leisten kann. Und man kann nicht nur seinen Job kaum leisten, sondern man kann auch sein Privatleben kaum leisten. Und das hat auch was damit zu tun, dass Privatleben und Job natürlich ineinander übergehen. Und zwar stärker, als es in früheren Zeiten der Fall war. Und im Sozialwesen ganz besonders. Also diese Gruppe ist nicht damit zu aktivieren, indem man sagt, denk doch mal an deine Interessen, wie das sozusagen der gewerkschaftliche Standpunkt ist. Deine Interessen werden doch hier gar nicht berücksichtigt. Dann heißt was? Meine Interessen werden nicht berücksichtigt? Natürlich, ich identifiziere mich total mit meiner Arbeit, die ist toll und so. Ja, aber es wird dir doch zu viel. Ja, es wird mir zu viel, aber es liegt an mir. Ich will zu viel. Das heißt, die Überlastung, die vorhanden ist, die wird nicht darauf zurückgeführt, dass man immer stärker gefordert wird, sondern man fordert sich selbst immer stärker sozusagen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zu tun, und ich will sie alle. Das ist sozusagen die Devise in bestimmter Weise. Und das gilt eben nicht nur für den Arbeitsbereich, sondern es gilt auch für den Privatbereich. Und wenn man das jetzt sozusagen analysiert mit allgemeinsten Kategorien der kritischen Psychologie, kommt man natürlich nicht so besonders weit. Nehmen wir mal den Begriff der Selbstfeindschaft. Dann kann man sagen, das ist ein guter Begriff, weil er sozusagen ein Hintergrundsdenken sozusagen eröffnet, was passiert da eigentlich mit den Leuten. Es ist aber nicht so, dass die Leute einfach Selbstfeindschaft praktizieren würden. Man müsste sie darauf hinweisen jetzt, dass sie sozusagen gegen sich selbst arbeiten, weil sie ja den Eindruck haben, dass sie nur für sich arbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass ihnen der Neoliberalismus jetzt was aufgeherrscht hätte und das reproduzieren sie jetzt einfach, sondern der Neoliberalismus, der knüpft an ganz bestimmten Lebensweisen und Möglichkeiten und Perspektiven, die für die Leute selbst auch schon wichtig geworden sind. Das heißt, das Wort Selbstbestimmung ist nicht einfach ein Wort, das aufgeherrscht worden ist, dass die Leute sozusagen sich, es wird ihnen immer gesagt, ja, du musst sie selbst bestimmen und dann übernimmt man das und dann sagt man, ja, ich will auch selbst bestimmen oder sowas, sondern es ist eine Wechselwirkung. Es gibt eine genuine Tendenz bei dieser Gruppe von jungen Menschen, die auf Selbstbestimmung setzen, genuin, also ursprünglich sozusagen, und gleichzeitig wird es aber auch aufgegriffen und es gibt eine gesellschaftliche Tendenz, die ebenfalls ihnen Selbstbestimmung nahelegt. Und deswegen bin ich auch, aber das können wir nachher diskutieren, bin ich nicht ganz der Meinung von Ines, dass die neuen Reformen und so weiter, dass die im Grunde genommen die Tendenz des Neoliberalismus unterstützen oder so, sondern diese Form, diese gewollte Selbstbestimmung, die wird eher durch diese neuen Hochschulreformen und so weiter torpediert. Das können wir nachher diskutieren. Also es ist, ja, schade, wir sind nicht zusammen im Workshop. Ja, aber nachher jetzt dann gleich vielleicht okay. Noch kurz, dass du vielleicht darauf auch noch mal eingehen kannst. Ja, was ist die Konsequenz jetzt daraus, aus solchen Befunden? Die Konsequenz ist, dass man diesen nicht weiterempfiehlt, von diesem Interessenstandpunkt auszugehen und von diesem Wir-Standpunkt. Wir Arbeitnehmer haben ein Interesse an größtmöglichen Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel und so weiter. Sondern es ist ein anderes Problem im Sozialbereich, nämlich dieses Problem, das auch momentan in Sozialwissenschaften heftig diskutiert wird, das Problem der Anerkennung. Wo tritt Protest und Widerstand auf im Sozialbereich? Immer dann, wenn jemand missachtet wird. Und zwar macht sich das meistens an Einzelfällen fest. Also man sieht, jemand wird ganz arg von vorgesetzten Seite oder von der Betriebsleitung oder so unter Druck gesetzt und dann stellen die Leute fest, so geht es ja nun mal nicht. Und das hat dann sehr viel mit Anerkennung zu tun. Also das ist sozusagen eine Möglichkeit, um an der Subjektivität der Leute anzuknüpfen und die Anerkennung, die wenn die gegeben wird, als Trick sozusagen von Arbeitgeberseite, dann bedeutet das, dass es auch gerne wahrgenommen wird und dass es auch wieder den Widerstand unterdrückt. Also sobald die Arbeitnehmer so Anerkennungsschablonen sozusagen liefern, ja, ich finde gut, also du setzt dich ein für deine Arbeit und so weiter, solange das so funktioniert, bricht auch sozusagen der innere Widerstand sehr leicht zusammen. Und es gibt natürlich auch eine Tendenz, dass die Anerkennung sozusagen, dass die Leute von der Anerkennung abhängig werden. Also sie brauchen die Anerkennung, sonst sind sie nicht motiviert. Das heißt, sie denken nicht an das, was für die Gesellschaft und für sie selbst und für die Gemeinschaft oder für alle wichtig ist. Und das wollen sie dann auch vorantreiben oder so, sondern sie gucken, wo kriege ich die Anerkennung. Ist ein ziemliches Problem und bedeutet auch wieder, dass es ziemlich schwer ist, in dieser Altersgruppe sozusagen eine Form des Widerstands dann auch zu entwickeln. Wir haben untersucht vor der Krise, in der Krise, also jetzt vor Lehman Brothers sozusagen Zusammenbruch und dann anschließend. Es war ja ein großer Hype sozusagen in der Öffentlichkeit, die Krise ist da und so weiter, alles bricht zusammen irgendwo, die Banken brechen zusammen und so weiter. Dann haben wir untersucht, also was denken die Leute in der Krise oder vor der Krise und in der Krise? Gibt es da einen Unterschied? Da gibt es zum Teil paradoxe Reaktionen sogar. Nämlich in der Krise ist man noch stärker davon überzeugt, dass es auf der Welt gerecht zugeht als vor der Krise. Und man ist noch stärker davon überzeugt, dass man selbst, dass die eigene Zukunft gesichert ist und der eigene Job gesichert ist. In der Krise stärker noch als vor der Krise. Und das verweist dann wieder sozusagen auf so Selbstbeschönigungstendenzen, indem man im Hintergrund natürlich dieses Konzept der Selbstfeindschaft auch benennen kann. Das sind Tendenzen, die wir nicht nur bei den Leuten im Sozialwesen festgestellt haben, sondern auch bei IT-Lern, auch bei Leuten im Banken- und Versicherungsbereich mit unterschiedlicher Ausprägung. Die unterschiedliche Ausprägung hat uns dazu geführt, dass wir etwas eingeführt haben, was in der kritischen Psychologie nicht so stark vorhanden ist, nämlich den Begriff des Milieus und des sozialen Feldes. Also Anklänge an Bourdieu sind vorhanden sozusagen. Aber wir kommen um diesen Begriff des sozialen Feldes oder des Milieus nicht rum, weil wir bei unterschiedlichen Berufsfeldern ganz unterschiedliche Umgangsweisen mit der Situation feststellen können und diese nicht einfach aufgeherrscht sind, sondern milieuspezifisch kommuniziert werden. Und damit sozusagen wird eine ganz bestimmte Form der Lebensführung nicht nur individuell entwickelt, sondern in gewisser Weise kollektiv entwickelt. Also die Lebensführung von den jungen Bankangestellten unterscheidet sich wesentlich von der Lebensführung des jungen Psychologen und so weiter. Und sozusagen, wenn man jetzt nochmal ein Resümee zieht, weil ich kann ja jetzt nicht alle Ergebnisse unseres Projekts berichten und so, wenn man ein Resümee zieht, dann kann man feststellen, dass über die jungen Beschäftigten selbst es ganz wenig Forschung gibt, vor allem über die im Sozialwesen. Das heißt, wir beforschen uns ganz wenig selbst. Und das heißt, es geht immer um die Klientel und wie geht es der Klientel und wie ist die Klientel in die gesellschaftlichen Bedingungen eingebunden und ja, dann ist ja klar, dass die dann das nicht schaffen oder doch schaffen und so weiter. Aber was ist eigentlich mit uns? Wie sind wir eingebunden in die gesellschaftlichen Verhältnisse? Und was hat das mit unserer Klientel zu tun? Da gibt es von einer Berlinerin, der Staub Bernosconi, die vielleicht manche kennen, gibt es das Konzept des Trippelmandat. In den Sozialberufen gibt es meistens nur Doppelmandat, so als Denkvorstellung. Nämlich, es gibt die Klienten und wie geht es denen? Und es gibt die Gesellschaft und was macht die mit den Klienten und so weiter. Und aber Trippelmandat heißt, und was macht jetzt der im Sozialbereich Tätige? Und wie hängen diese drei Sachen miteinander zusammen? Weil wir natürlich auch ein Produkt sind dieser Gesellschaft. Und zwar kein besseres als die Klienten und andere Gruppen sozusagen. Und das scheint mir, das ist sozusagen für uns, war für uns immer ein Forschungsauftrag, zu gucken, wie geht es den Berufstätigen selbst. Und wir stellen zum Beispiel fest, außer, das ist ein großes Verdienst sozusagen auch innerhalb der kritischen Psychologie, dass da etwas Wert drauf gelegt wird. Die kritische Psychologin Ulrike Eichinger hat ein Buch geschrieben oder so, das sehr zu empfehlen ist, über die Sozialberufe und wie die Menschen im Sozialberuf sozusagen mit ihrer Situation umgehen. Und das ist auch unser Auftrag jetzt bei unserem Projekt U35. Der Bezug zur kritischen Psychologie tritt schon im Titel zutage. Das Projekt heißt Lebensführung und solidarisches Handeln unter Modernisierungsdruck. Das heißt, der Lebensführungsbegriff von Klaus Holzkamp hat sich als sehr produktiv herausgestellt dabei. Er umfasst sozusagen die Lebensführung im beruflichen Bereich und im privaten Bereich und die Kombination dazwischen. Und das solidarische Handeln ist das Problem. Und zwar nicht nur der 25- bis 35-Jährigen, sondern ist heutzutage ein entscheidendes Problem. Gut soweit. Ja, vielen Dank auch an dich, Josef Held. Bevor wir noch eine kleine Diskussion auf dem Podium anfangen können, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, natürlich wieder für euch die Möglichkeit, erstmal Nachfragen oder Verständnisfragen an Josef zu stellen. Und wenn ihr euch meldet, bitte hoch, sonst sehen wir das nicht. Ja, ich nochmal, ich wollte nachfragen, ob es da irgendwelche Korrelaten gibt zwischen eben dem Verhalten von 25-Jährigen bis 35-Jährigen und halt ihrer Sozialisation oder ihrem Aufwachsen aufgrund von den schulischen Bedingungen und etc. Ob ihr da welche Grundannahme ihr da stellt. Also, wenn wir feststellen, dass es zwischen ganz unterschiedlichen Bereichen bei den jungen Berufstätigen, nämlich Leute im IT-Bereich, Leute bei Banken und Versicherungen, im Gesundheitswesen und im Sozialbereich, dass es da bei diesen jungen Beschäftigten ähnliche Tendenzen gibt, dann hat es nicht viel Sinn, nach den individuellen Sozialisationsverläufen zu gucken. Es gibt sozusagen einen allgemeinen Trend der Sozialisation, der sich dann zum Beispiel niederschlägt in dieser sehr starken Betonung der Selbstbestimmung. Also jetzt, wobei ich den Sozialisationsbegriff eigentlich vermeiden möchte, weil es ist sozusagen nicht aufgeherrscht durch Treatment in der Sozialisation, sondern es ist das Aufwachsen, die Eigenentwicklung, die Eigenbildung und so weiter, die da eine Rolle spielt. Gut, dann würde ich vorschlagen, wenn es keine weiteren Nachfragen gibt, dass wir sozusagen die Diskussion eröffnen, und zwar sowohl mit Beiträgen von euch als auch mit Beiträgen von euch auf dem Podium, und ihr signalisiert mir einfach, wenn ihr sozusagen zu irgendeinem dieser Aspekte etwas beitragen möchtet, und dann mache ich eine Redeleitung. Ines sitzt nämlich schon in den Startlöchern. Gibt es sonst noch jemanden, der oder die gerne zu einem der Beiträge oder zu einem der Punkte darin etwas äußern möchte, Thesen formulieren, Fragen stellen, whatever? Wenn du eine Verständnisfrage hast, kannst du sofort, aber vielleicht mit Mikro. Okay, dann Moment, erst noch die Verständnisfrage. Ja, okay. Und dann, genau. Ich habe noch eine Verständnisfrage an Josef Held. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie behaupten, dass, oder die Erfahrung oder die Deutung haben, dass die 25- bis 35-Jährigen kein Interesse an Selbstbestimmung haben? Nee, ganz umgekehrt. Das Interesse an Selbstbestimmung ist viel größer, als es in früheren Zeiten war. Also das ist sozusagen gar nicht das Problem dabei. Es ist eher das Problem, dass der äußere Druck sozusagen, dem sie unterliegen, dass der sozusagen ziemlich weitgehend ausgeblendet wird im Interesse dieser Selbstbestimmung. Also ich will selbst bestimmen, aber ich kann es eigentlich nicht. Aber wenn ich es schon nicht kann, dann tue ich wenigstens, dann mache ich alles weg, was diese Selbstbestimmung irgendwie real einschränkt, und konzentriere mich auf den Aspekt der Selbstbestimmung, der mir noch zur Verfügung steht. Möchtest du direkt dazu? Ja, genau. Dann, wenn Ines nichts dagegen hat, würde ich Sie noch vorziehen, dann dich. Gut, dann bitte. Ja, ich wollte eigentlich auch dazu, ich bin das nicht so gewohnt, nochmal nachfragen. Also ob diese Begründungsfigur, also eben in Bezug auf die, ja, irgendwie, ich habe jetzt die Begründungsfigur nicht mehr, also ich will das so, Moment. Ich will das so, also eben, ich erwarte von mir zu viel sozusagen, oder ich habe da zu viele Ansprüche, eben ob diese Begründungsfigur nicht im Ringen um Anerkennung passiert. Ja, eben, also weil man sich eben irgendwie selbstbestimmt geben will, also im Sinne der Selbstdarstellung auch, ja, also weil das hattest du ja auch als Problem bezeichnet, und dann wollte ich nochmal fragen, also inwiefern allen das Konzept der Selbstfeindschaft bekannt ist, und dass du vielleicht nochmal was dazu sagen kannst, Josef Held. Also einerseits will man viel und andererseits will man Anerkennung auch. Und dieses ich will viel, das heißt, ich identifiziere mich auch mit dem, was ich tue. Und sobald ich mich identifiziere mit dem, was ich tue, möchte ich auch, dass diese Arbeit, die ich da leiste, dass die anerkannt wird. Das ist das ist sehr verständlich. Und so ist es dann auch klar, warum die Anerkennung einen großen Stellenwert bekommt, weil die Identifikation zunimmt. Also wie das bei Marx war, dass sich, wovon er ausgegangen ist, dass der Arbeitende sich nicht mit seiner Arbeit identifiziert, die ist ihm völlig gleichgültig, er ist entfremdet von der Arbeit. Das ist heute im Bewusstsein der jungen Menschen nicht der Fall. Sondern die Arbeit ist ihnen ganz wichtig und im Sozialbereich sowieso. Und deswegen ist sozusagen, kommt auf die Frage, wie findest du deine Arbeit? Ich finde sie toll, es ist immer das, was ich schon machen wollte und so weiter. Aber, und dann kommt sozusagen, ja, es ist schwieriger geworden in letzter Zeit und so weiter, aber ich mache es trotzdem gern und so weiter. Und jetzt kriege ich noch weniger Gehalt, aber das ist halt jetzt nicht vermeidbar, aber trotzdem, ich bin so froh, dass ich mit Kindern arbeiten kann und so weiter. Also diese Geschichte, da steckt das Problem drin. Und Selbstfeindschaft heißt in diesem Zusammenhang eben dann, dass ich mir... Dass man das nicht einfach verbuchen kann als Selbstfeindschaft, und es nützt auch nicht eine einfache Aufklärungsaktion, indem man sagt, pass doch auf, du schadest dir doch selbst mit dieser Argumentation. Weil der oder diejenige würde dann sagen, das ist doch mir egal, weil mir ist die Sache wichtig. Und das trifft vor allem für den Sozialbereich sehr stark zu. Okay, dann Ines, nachdem du geduldig warten musst. Bitte. Also ich schließe auch gerne jetzt erstmal daran an, weil das ist ja ein sehr spannender Bereich und ich glaube, dass ich dann sozusagen meine Frage da oder meine Antwort auch auf deine Frage ganz gut daran unterordnen kann, weil ich glaube, der Begriff der Selbstfeindschaft in der kritischen Psychologie ist hier eigentlich sogar richtig gut anzuwenden in dem Fall, weil die These ist ja, auch wenn, ja, das ist bestimmt auch nochmal problematisch, aber die These ist ja bei Holzkamp, man kann sich selbst nicht bewusst schaden. Das heißt also, wenn man sich bewusst schädigt, dann findet ein Verdrängungsprozess statt. Und wir hatten mal die Diskussion um die Frage überhaupt der Prekarisierung der Lebensverhältnisse. Ich glaube, dieser Begriff ist schon mal hier auch in der Woche gefallen. Ne? Muss ich jetzt nicht nochmal weiter erklären, also dass wir unsichere Beschäftigungsformen haben. Und das gerade jetzt, also im sozialen Bereich sind ja auch diese unsicheren Beschäftigungsformen sehr verbreitet. Und ich denke mal, also es gab von Christoph Köhler auch an der Jenaer Universität mal eine Forschung dazu, auch eine Umfrage, wo dann die Leute immer gesagt haben, nö, ich fühle mich eigentlich sicher in meinem Job, ich kann von Unsicherheit nichts verspüren. Und das war dann ein Versuch der Widerlegung der These von Klaus Dörre, dass eben diese Prekarisierung zunimmt. Ne? Und dann hatten wir auch darüber diskutiert, ja, ist das nicht genau so ein Fall, also das, was du jetzt beschreibst, die gerade in der Krise, wo die Leute quasi noch ein gesteigertes Bedürfnis danach haben, sich selber zu versichern, beziehen sich immer stärker dann darauf, auf das, was sie können oder was sie haben und dies und jenes und sagen dann, nö, jetzt fühle ich mich sicher. Also je intensiver man sich sozusagen damit auseinandersetzt, was mich alles versichert, umso sicherer wird das Gefühl. Ist vielleicht ist jetzt nur eine These, die ich dann in den Raum stelle, aber da könnte eben die Frage der These von der Selbstfeindschaft von Holzkamp gerade sogar auch das untermauern. Das andere ist, dass ich glaube, dass diese Begriffe, die analytischen Begriffe in der kritischen Psychologie, wie verallgemeinerte restriktive Handlungsfähigkeit oder das, was wir eben schon hatten, das expansive und defensive Lernen, dass das eigentlich Begriffspaare sind, die nahelegen, dass wir einen Gegensatz hätten zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Und daran möchte ich mal anschließen. Ich glaube nämlich, dass wir nämlich angesichts der jetzigen Arbeitsverhältnisse überdenken müssen, dass nicht Fremdbestimmung Selbstbestimmung ausschließt, sondern dass Formen der Selbstbestimmung in fremdbestimmten Formen der Praxis enthalten sind. Ja? Und dass wir eher überlegen müssen, wenn die Leute auch sagen, hier, ich fühle mich in meiner Arbeit selbstbestimmt, dass das ja auch durchaus richtig ist, dass sie das jetzt nicht einfach falsch erkannt haben, sondern dass sie eben auch ja, durchaus diese Formen der Selbstbestimmung teilweise auch mit viel, viel Einsatz errungen haben für sich, mit viel, was auch mit viel Risiko oder sowas verbunden ist, was sie eingegangen sind, ja. Und deswegen, also versuchen mal andere Begrifflichkeiten dafür zu entwickeln, zur Analyse dieser neuen Arbeitsverhältnisse, die nicht auf diesen Gegensatz abzielen von Fremdbestimmung ist immer der Gegensatz zur Selbstbestimmung. Und jetzt kommen wir auf diesen einen Punkt, den du sagtest, ist das nicht so, dass in der Hochschulausbildung genau eigentlich das torpediert wird, was in den neuen Arbeitsverhältnissen gefragt ist, nämlich dieser, die Fähigkeit, sich selbst organisieren zu können, mit Selbstbestimmung umgehen zu können, ist das nicht genau etwas, was in diesem, gerade in dem Bachelorprozess eigentlich ganz torpediert wird? Und da denke ich, ist auf jeden Fall korrekt, weil wir auch eine Verschulung des Studiums massiv spüren. Aber ich meine dadurch ja, dass auch diese Bachelor-Reform, was wird daraus? Also es wird sicherlich auch nochmal sehr stark verändert werden. Es ist auch etwas, wo wir nochmal ineinander von verschiedenen Tendenzen etwas auseinanderlegen müssen. Also es gibt ein Knäuel quasi, weil die Verschulung hängt einerseits sozusagen mit dem Unvermögen auch der Universität zusammen, mit Massen umzugehen und gleichzeitig mit einer Modernisierung umzugehen. Aber ich glaube, dass trotzdem ein ganz klarer Trend innerhalb der Hochschule zu beobachten ist, auch wenn es Verschulung gibt. Es gibt eine Tendenz, sich eben auch an diese neue Produktionsweise anzupassen. Das sind vielleicht hilflose Versuche und widersprüchliche Versuche, aber es gibt diese Tendenz, und zwar, glaube ich, gerade in dieser ganz markanten Form, in der Art und Weise, was wird denn überhaupt noch zum Inhalt gemacht, in welche Form wird Lernen überhaupt noch ermöglicht, und das ist zunehmend etwas, was dieser Projektarbeit auch ähnelt in den neuen Industriebereichen, dass wirklich man sich schnell irgendwo subsumieren muss unter eine fremdgestellte Frage, ein fremdgestelltes Interesse und das sich zu eigen machen. Ja? Das ist sozusagen die Fähigkeit, die trainiert werden soll und sich also quasi intelligent in einem neuen Jargon, in einer neuen Modewelle oder sowas auch zurechtzufinden. Und ich glaube, dass da auch die Verschulung sozusagen mit reinkommt oder die Verschulung, das auch sozusagen diesen Druck überhaupt erst herstellt, dass die Studis das alles auch mitmachen, ja, und sich wirklich diese Verinnerlichung, dass diese stattfinden kann. So. Lorenz? Ja, Josef, eine Anmerkung zu dir sozusagen in eigener Sache, weil ich mich ehrlich gesagt bei deinen Ausführungen auch ein bisschen ertappt gefühlt habe. Insofern, als ich ja gerade am Anfang, als ich meine eigene Tätigkeit dargestellt habe, auch betont habe, wie große Freiheitsgrade ich da vielleicht habe im Vergleich zu anderen Leuten. Und finde das schon, das ist meine ganz kurze Anmerkung, einen ganz interessanten Punkt, den als Ausgangspunkt von subjektwissenschaftlicher Forschung oder auch der eigenen Selbstverständigung zu machen. Ne? Warum sagt man sowas eigentlich in so einem Kontext wie hier und verweist nicht auf die ganzen vielen Punkte, wo man ja auch überhaupt nicht selbstbestimmt ist? Und was vergibt man damit unter Umständen auch für Verständigungsmöglichkeiten? So, gibt es von euch weitere Fragen oder Diskussionsbeiträge? Wir haben noch einen Moment Zeit. Ich weiß nicht, ob ich heute unkonzentriert bin oder irgendwas mit den Ohren habe, aber haben Sie vorhin gesagt, nochmal eine Frage an Josef Feld, dass in der kritischen Psychologie Konzepte wie Milieu und soziales Feld fehlen? Fehlen, ja. Weil das finde ich in gewisser Weise eine diskussionswürdige These. Ich würde sagen, dass das so nicht stimmt. Also die Begriffe fehlen tatsächlich. Also die Begriffe stehen jetzt, kenne ich jetzt auch nicht aus kritisch-psychologischen Texten, aber ähnliche Konzepte oder zumindest wird doch die ganze Zeit kritisiert, die Ausklammerung der gesellschaftlichen Vermitteltheit individuellen Handelns. Und dass Sie hatten das ja, glaube ich, im Zusammenhang damit bemängelt, dass sozusagen diese Selbst- und Weltsicht der 25- bis 35-Jährigen auf sich nicht unabhängig ist von der Sicht ihrer Mitmenschen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Und das ist doch in der kritischen Psychologie insofern gefasst, als da quasi so ein Konzept von ideologischen Angeboten oder Nahelegungen, die Leute dann übernehmen, wenn es für sie funktional ist, also schon gefasst, oder? Also würde ich, aber genauer kann ich es jetzt gerade auch nicht sagen, aber ich finde, das ist eine These, die ich nicht ungern so stehen lassen würde. Also die gesellschaftliche Vermitteltheit ist eine ganz zentrale Geschichte in der kritischen Psychologie, aber es ist Psychologie sozusagen und es hat auch, es nimmt Bezug, die kritische Psychologie nimmt Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen. Aber zwischen den gesellschaftlichen Entwicklungen und dem Individuum, das entweder die Bedeutungen annimmt oder ablehnt und so weiter, gibt es noch etwas weiteres, was in der kritischen Psychologie etwas vernachlässigt ist. Nämlich es gibt einen sozialen Zusammenhang, in dem die Leute ihr Leben führen. Und dieser soziale Zusammenhang ist natürlich selbst auch wieder gesellschaftlich vermittelt, aber er kann nicht übersprungen werden, weil es sozusagen in diesem Zusammenhang die Leute selbst ihre Entscheidungen vorbereiten und ihre Ideen entwickeln, wie ihr Leben aussehen soll und so weiter. Das heißt, sie stehen nicht unmittelbar der Gesellschaft gegenüber, sondern sie sind in einem sozialen Zusammenhang, in dem sie sich Gedanken machen, wie dieser soziale Zusammenhang insgesamt. Und das ist meiner Meinung nach eine ziemlich wichtige Geschichte. Ich würde jetzt nicht sagen, die kritische Psychologie, das kann das gar nicht aufnehmen oder so, sondern es ist sozusagen jetzt speziell ein Beitrag, der von unserer Tübinger Seite sozusagen auch immer mal wieder angemahnt worden ist, dass es da noch etwas gibt, was zwischen dem Individuum und der Gesellschaft vermittelt. Und das ist ein sozialer Zusammenhang. Und ein zweites jetzt zu diesem Selbstfeindschaftskonzept, da bin ich vielleicht falsch verstanden worden, ist, Selbstfeindschaft, hat der Klaus Holzkamp mal gesagt, ist ein Konzept wie Ödipus-Komplex. Also ist sozusagen eine ganz zentrale Geschichte, die auch ganz starke Auswirkungen auf die jeweilige Praxis hat. Und der Meinung bin ich auch. Also ich möchte dieses Konzept nicht damit ablehnen oder so, sondern ich möchte nur, worauf auch Klaus Holzkamp immer hingewiesen hat, ich möchte nicht, dass es einfach so platt auf alle Phänomene drüber gestülpt wird. Und man sagt, da sieht man es wieder, Selbstfeindschaft oder so. Weil so einfach ist es nicht. Es ist ein widersprüchliches Komplex, der sich analysieren lässt, wenn man eigentlich erst gut analysieren lässt, wenn man dieses Konzept der Selbstfeindschaft verstanden hat. Und dann sieht man auch in bestimmter Weise, dass es sozusagen nicht einfach die Leute betrogen worden sind von irgendjemand und es leider nicht gemerkt haben, sondern dass es komplizierter ist. Und dass der Effekt natürlich schon eine Form von Selbstfeindschaft ist. Ich würde gerne nochmal auf die Praxis von Bildung zurückkommen und fragen, ob es selbstbestimmtes Lernen oder expansives Lernen oder diesen Formen der Eigenbildung, kann es das in organisierten Bildungsveranstaltungen geben, wobei ich zum Beispiel diese Ferienuni als organisierte Bildungsveranstaltung fassen würde? Und was heißt dieser Ansatz dafür? Kann es ein didaktisches Konzept geben? Und was heißt es für methodische Fragestellungen, zum Beispiel auch auf einer Ferienuni? Und wie kann ich das aus kritisch-psychologischer Perspektive analysieren? Auch zum Beispiel unter diesem Stichpunkt der Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen. Also das ist eine schöne Frage. Ich hätte jetzt eigentlich, du hast das alles ausgeführt, was ich eigentlich schon sagen wollte. War zumindest also auch die noch ganz kurz, also es war schon in den 90er Jahren mal eine Diskussion, wie eigentlich in der kritischen Psychologie sozusagen die Vermittlungsebene gedacht werden kann. Und da waren auch die Bezüge zu Bourdieu und so weiter hergestellt mit der Frage des Feldes und Milieu oder sowas. Okay, aber jetzt die Frage, kann überhaupt selbstbestimmtes Lernen in organisierten Formen stattfinden, etc. Meine Antwort ist das, was ich auch anschließen möchte an die These, dass also Selbstbestimmung tatsächlich auch gedacht werden muss in Form von fremdbestimmten Zusammenhängen. Ich glaube nämlich, dass sowas wie selbstbestimmtes Lernen in der Schule auch durchaus möglich sein kann. Und dass wir, also wenn wir Sozialisation oder überhaupt sozusagen die Vergesellschaftung von Menschen denken, dann muss sie gedacht werden in organisierten Formen des Zusammenwirkens. Und insofern ist es mit Sicherheit, vielleicht können wir auch dann nochmal auf Giselas Eingangsfragen zurückkommen, nicht? Also die Frage auch, ob man eben Kinder beschulen soll oder und Schulpflicht beibehalten soll, das kann man durchaus bejahen, wenn man auch gleichzeitig überlegt, also wie kann man sozusagen überhaupt die Fenster dafür öffnen, dass Selbstbestimmung stattfindet. Ja? Ich glaube, das ist eher so eine, also auch so aus der Perspektive einer Lehrenden zu sprechen. Ja? Es ist ja immer die Frage, wie kann man überhaupt ein Interesse an einem Gegenstand wecken. Und dieses Interesse erwächst sicherlich dadurch, dass wir mit Menschen überhaupt zusammenarbeiten, dass wir uns mit Menschen auseinandersetzen darüber, was denn überhaupt für eine Gesellschaft wichtig sein kann. Also auch die Frage nochmal der Anerkennung. Wir kriegen ja Anerkennung für das, was wir auch Nützliches leisten. Wir sind ja für die anderen Menschen nützlich. Und das heißt aber, unser Interesse daran, zum Beispiel nützliche Arbeit wie soziale Arbeit zu leisten, ja, entsteht nicht in einem luftleeren Raum. Das heißt, wir brauchen irgendwie organisierte Formen, in denen das Lerninteresse erweckt wird. Ja. Und wichtig ist natürlich, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit den Machtformen, die sich in diesen organisierten Lernverhältnissen etablieren. Und die Machtverhältnisse sind einerseits, also wie das Holzkamp wirklich gut mit Foucault analysiert hat, in der Schule wie eine Disziplinaranlage zu verstehen. Aber, und das ist mein Anliegen, sie weisen auch nochmal drüber hinaus, über die Frage, wie überhaupt Gesellschaft in Herrschaftsverhältnissen strukturiert ist. Okay. Vielen Dank. Ja, dann werden wir die Veranstaltung, die Diskussion hiermit beenden.